Erster Gott sagt, das Tor im inneren Hof zeigt nach Osten. Es bleibt 6 Tage zu. Am Sabbat und am Neumond ist es offen. Zweiter der Anführer geht durch die Halle zum Tor. Er steht am Pfosten vom Tor. Die Priester machen die Opfer. Er betet und geht weg. Dritter, das Volk betet am Eingang von diesem Tor. Sie kommen am Sabbat und am Neumond zu Gott. Vierter, am Sabbat bringt der Anführer 6 Lämmer und einen Widder. Die Tiere müssen gesund sein. Fünfter, er gibt auch Mehl und Öl dazu. Er gibt ein Eva-Mehl für den Widder. Er gibt Öl für jedes Eva-Mehl. Sechster, am Neumond bringt er einen jungen Stier, 6 Lämmer und einen Widder. Alle Tiere müssen gesund sein. Siebter, er gibt Mehl und Öl dazu. Er gibt ein Eva-Mehl für den Stier und den Widder. Er gibt Öl für jedes Eva-Mehl. Achter, der Anführer geht durch die Halle hinein. Er geht auf dem gleichen Weg wieder hinaus. Neunter, das Volk kommt zu den Festen. Wer durch das Nordtor kommt, geht durch das Südtor hinaus. Keiner geht durch das gleiche Tor zurück. Zehnter, der Anführer geht mit dem Volk hinein. Er geht auch mit ihnen wieder hinaus. Elfter, bei den Festen gibt es Mehl und Öl. Ein Eva-Mehl gehört zum Stier und zum Widder. Er gibt Öl für jedes Eva-Mehl. Zwölfter, manchmal gibt der Anführer ein freiwilliges Opfer. Dann öffnet man das Tor im Osten für ihn. Danach geht er hinaus und man schließt das Tor. 13. Jeden Morgen gibt er ein junges Lamm als Opfer. Das Lamm muss gesund sein. 14. Jeden Morgen gibt er auch Mehl und Öl dazu. Das ist eine feste Regel für immer. 15. Sie bereiten jeden Morgen das Lamm, das Mehl und das Öl vor. Das ist das tägliche Opfer. 16. Gott sagt, der Anführer kann seinen Söhnen Land schenken. Dann gehört das Land seinen Söhnen für immer. 17. Er kann auch einem Diener Land schenken. Aber der Diener behält es nur bis zum Jahr der Freiheit. Dann bekommt der Anführer das Land zurück. 18. Der Anführer darf dem Volk kein Land wegnehmen. Er darf seine Söhne nur mit seinem eigenen Land beschenken. Mein Volk soll sein Land behalten. 19. Er führte mich durch den Eingang neben dem Tor. Dort waren heilige Zimmer für die Priester. Ganz im Westen war ein Platz. 20. Er sagte, hier kochen die Priester das Fleisch für die Opfer. Hier backen sie auch das Brot. Sie bringen es nicht nach draußen zum Volk. 21. Er führte mich in den äußeren Hof. Wir gingen zu den 4 Ecken. In jeder Ecke war ein kleiner Hof. 22. Die kleinen Höfe waren 40 Ellen lang und 30 Ellen breit. Alle 4 Höfe waren gleich groß. 23. Um jeden kleinen Hof war eine Mauer aus Stein. Unten an den Mauern waren überall Herde zum Kochen. 24. Er sagte zu mir, das sind die Küchen. Hier kochen die Diener vom Tempel das Fleisch für das Volk.